Ein Video, das die syrische Armee veröffentlichte, zeigt, wie Regierungssoldaten die Siedlung Handarat durchkämmen. Sie befindet sich am nördlichen Rand von Aleppo, nur wenige Kilometer von jenem Ostteil der Stadt entfernt, den die Gegner des Regimes kontrollieren und in dem rund 250.000 Menschen von der Außenwelt weitestgehend abgeschnitten sind. Es ist der erste größere, erfolgreiche Vorstoß der Regierungsarmee am Boden, seit das Regime seine Großoffensive gegen die Aufständischen am Donnerstag angekündigt und fast zeitgleich begonnen hat. Handarat hat eine strategische Bedeutung. Von hier aus kann eine der wichtigsten Versorgungsrouten nach Aleppo kontrolliert werden. Die Luftangriffe auf den dicht bevölkerten Osten der Stadt sollen schwere Zerstörungen verursacht haben. Sogenannte lokale Koordinationskomitees sprachen davon, dass allein am Samstag 49 Menschen bei den Angriffen getötet wurden. Die oppositionelle syrische Nationalkoalition nannte die Luftschläge ein, so wörtlich, irres Verbrechen der syrischen Regierung und ihrer Schutzmacht Russland. Eine Vertreterin des Kinderhilfswerks UNICEF berichtete, dass knapp 2 Millionen Menschen im Großraum Aleppo kein Trinkwasser mehr hätten, nachdem Regierungstruppen zuerst ein Wasserwerk im belagerten Osten bombardierten und nachdem Aufständische als Vergeltungsakt ein Pumpwerk abschalteten, das auch den Westen versorgt. Unser Glaube an den Sieg ist größer geworden, jetzt wo die syrische Armee in großen Schritten vorankommt bei ihrem Kampf gegen den Terrorismus, sagte der syrische Außenminister Walid al-Muallem in New York. Das gelinge mit der Unterstützung der wahren Freunde des syrischen Volkes. Das seien insbesondere Russland, der Iran und der nationale libanesische Widerstand. Der nationale libanesische Widerstand, damit meint al-Muallem vor allem die Hisbollah, die an der Seite des Assad-Regimes kämpft. Das tun ebenfalls einige Milizen aus dem Irak. Einer ihrer Kommandeure erklärte, es sei das Ziel, ganz Aleppo innerhalb einer Woche einzunehmen.